Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus Psalm 32, Vers 10 bis 11. Die Gottlosen haben viele Sorgen, aber die auf den Herrn vertrauen, sind von Gottes Güte umgeben. Deshalb freut euch im Herrn und seid froh, die ihm gehorsam seid. Jubelt alle vor Freude, deren Herzen aufrichtig sind. Gott segne dieses Wort. Reine Herzen. In diesem Bibeltext hier aus dem Psalm 32 lernen wir die Wichtigkeit, reine Herzen zu haben. Und was sind reine Herzen? Also reine Herzen hier sind die Gott gehorsam sind, die Gott fürchten und achten und deren Herzen Gott zugewandt sind. Und oft haben wir in den Psalmen, wenn ihr mal selber durchlest, geht mal in die Psalmen ins Psalter rein und lest mal verschiedene Psalmen durch, da haben wir oft den Kontrast zwischen also Gottlosigkeit und Gottes Furcht und Gehorsamkeit. Und das ist ganz, ganz entscheidend. Und ich möchte euch das auch wirklich mal zu Herzen, nehmt das mal zu Herzen, denn darauf kommt es an in unserer persönlichen Beziehung zu Christus. Und hier ist also ganz stark, sehen wir, dass eben Gottlosigkeit oder Gottlose viele Sorgen haben. Und wenn wir aber Gott vertrauen und ihm gehorsam sind, dann kann er in und durch uns wirken. Und wir sind also von Gottes Güte umgeben. Also das heißt, wir haben in unserer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus nicht nur die Möglichkeit, Gott in unseren Herzen zu erfahren, aber wir haben ja auch die Gewissheit, nicht nur Gefühle, aber die Gewissheit, dass Gott mit uns ist und sich um uns kümmert. Und das geht auch nur mit reinen Herzen. Also wenn wir als Reuegesünder zu Christus kommen, haben wir eben nicht nur die Gewissheit, dass Gott mit uns ist, aber kann Jesus Christus in und durch uns wirken, in unserer persönlichen Beziehung mit ihm, und dann Sachen tun, die wir niemals tun können, und er weist uns auch immer den rechten Weg. Und wir haben zwar auch Sorgen in dem Sinne, ja, also das heißt jetzt nicht, dass wir zu Christus kommen und alles ist wunderbar, das hat damit nichts zu tun, aber wir haben die Gewissheit, dass Gott mit uns ist und sich um uns kümmert. Und wir haben also allen Grund zu jubeln, mit unseren Herzen zu singen, uns zu freuen, und dass Christus mit uns ist. Und das ist die Einladung. Und reine Herzen, wir sind zwar reue Sünder, wir haben die Sündhaftigkeit immer noch in uns, aber Gott kann dann in und durch uns wirken und seinen gottgegebenen Plan in und durch uns ausführen, wenn wir ihn denn wirken lassen. Und das sollten wir nicht nur tun, sondern das ist der beste, das ist der einzige Weg. Und reine Herzen sind sozusagen die Vorbedingung, vor allem Gehorsamkeit und dann das reue Sünder zu Christus zu kommen. Wie wir das hier auch lernen in dem Psalm hier aus dem Alten Testament. Und lieber Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns hilfst, mit reinen Herzen ja auch zu dir zu kommen, gehorsam zu sein und dass du mit uns bist. Und unsere Herzen aufrichtig sind dir gegenüber. Du siehst ja auch alle Herzen, Lord Jesus, lieber Herr Jesus, ja. Und wir danken dir, dass wir dir vertrauen können. Du hast uns das Wort gegeben. Es ist ja letztendlich eine Herzensbeziehung zwischen uns und dir, unserem Jesus Christus, von deinem Herzen zu unserem. Und darauf kommt es an, ja, als Reuegesünder in unserer persönlichen Beziehung mit dir zu wachsen. Und das geht auch nur, wenn wir mit reinen Herzen ja zu dir zu kommen als Reuegesünder, und du hilfst uns auch, unsere Herzen zu reinigen sozusagen. Alles das sind Sachen, die wir selber nicht tun können. Das geht nur durch die dritte Person der Dreifaltigkeit, der Heilige Geist, der uns in den Herzen spricht, in und durch uns wirkt und hilft uns, unsere Herzen zu reinigen. Das können wir selber nicht tun, das kannst nur du, und durch den Heiligen Geist. Und wir danken dir, Herr Jesus, für dein Wort, und wir beten, dass alle zu dir kommen, alle Menschen zu dir kommen. Denn es ist eine Herzensangelegenheit. und nicht nur deinen ewigen Segen erfahren, aber in Ewigkeit mit dir vereint sind, in und durch unseren Herrn Jesus Christus. Und wir danken dir, Herr Jesus, für dieses Geschenk. Wir beten dies in deinem geheiligten Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.